If you are not ready, get ready. Ho, ho, ho, ho! Oh, mein Gott! Da ist er! Schnappt ihn! Kaboom, Junge. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren musikalischen Ausgabe von Kaboom, Junge Specials. Und damit wünsche ich euch schon mal frohe Weihnachten. Ich habe mir gedacht, ich mache euch extra ein kleines Geschenk und bringe einen weiteren Musikpodcast raus. Fangen wir gleich an mit dem unglaublich genialen Intro-Theme aus Wild Arms. Wenn jemand von euch Wild Arms nicht mehr kennt, es ist eine sehr, sehr, sehr, sehr alte Rollenspielreihe, die so JRPG-mäßig ist, aber sie spielt im Wilden Westen. Das ist ziemlich cool gemacht. Die Musik zu diesem Game ist absolut unglaublich fantastisch und wurde produziert von Michiko Naruke. Und die hat für jeden einzelnen Teil dieser Reihe die Musik geschrieben. Und daraus spiele ich euch jetzt, wie gesagt, das großartige, großartige Intro-Theme. Viel Spaß! Fragt euch jetzt sicherlich kein Mirror's Edge? Natürlich spiele ich euch Mirror's Edge. Danke, dass ihr fragt. Selbstverständlich. Weil für mich, wie gesagt, Mirror's Edge ist eins der großartigsten Spiele mit einem fantastischen Soundtrack. Und ich habe gehört, dass es angeblich bald ein Remake von Mirror's Edge geben soll. Was es schon gab, das hieß Mirror's Edge Catalyst. Aber anscheinend kommt da nochmal was. Versuch Nummer 3? Okay. Na gut. Solange der Musikkomponist Magnus Birgersson immer noch derselbe ist, habe ich damit kein Problem. Wie gesagt, hier aus dem Mirror's Edge Soundtrack Reflections. Thank you. Erinnert ihr euch eigentlich noch an das allererste GTA? Das von der Obendrauf-Ansicht, das damals für die PlayStation, für den PC erschien. Ich habe das damals wie ein Bescheuerter gespielt und fand auch den Soundtrack so geil. Weil in dem ersten Teil sich Rockstar noch keine Tracks leisten konnte und selber Musik produzieren musste oder selber Musik produziert hat, was sie leider nur noch sehr, sehr selten machen. Zum Beispiel dieser Song GTA beschreibt die Spielereihe GTA ganz gut, und zwar Let's Go for a Joyride, was man eigentlich auch meiste Zeit in GTA machen kann. Dieser Song, wie gesagt, wurde produziert von der hauseigenen Band und von den hauseigenen Sängern, und ich finde das absolut fantastisch. Und ja, und es ist so ein bisschen Nostalgie, wenn man dieses Spiel startet und dann läuft dieser geniale Intro-Song. Und den möchte ich euch jetzt nicht vorenthalten. Viel Spaß. Ich habe dieses Jahr ein Spiel durchgespielt. Jetzt denkt man sich natürlich, ja, du spielst ja dauernd Sachen durch. Ja, das ist wahr, aber dieses Spiel hat mich tatsächlich über ein Jahr gekostet, es durchzuspielen. Und zwar Pathfinder Kingmaker in der grauenhaften PlayStation 4 Fassung. Wenn ihr das Spiel mal spielen wollt, spielt's um Himmels Willen auf dem PC. Die Pathfinder-Reihe ist zurzeit ist also eine neue Reihe. Vorher war es so ein Pen-and-Paper-Game, und die Firma Owlcat hat sich dazu entschieden, wir machen Spiele draus. Zwei haben es jetzt gemacht, Pathfinder Kingmaker und Pathfinder Righteous, glaube ich. Der zweite Teil erscheint erst nächstes Jahr für die Konsole, aber ich habe den ersten Teil endlich durchgespielt, nach 100 plus Stunden. Begleitet davon wurde ich von der großartigen Musik von Ion Zor, und dieser Kerl hat unter anderem auch Lieder geschrieben für Dragon Age oder für Fallout 4. Und deswegen spiele ich euch jetzt das Intro-Theme aus Pathfinder Kingmaker. Nicht wundern, es klingt ein bisschen nach Dragon Age, aber es geht dann trotzdem in eine komplett andere Richtung. Dennoch sehr stimmig, sehr cooler Song, sehr coole Musik, großartiges Rollenspiel, nur es ist halt viel zu ewig lang gewesen. Thank you. Es gibt Spieler, die spielen gerne Multiplayer-Spiele. Absolut nichts dagegen. Es gibt gerne Leute, die spielen Rennspiele. Auch super. Aber ich bin ein Videospielspieler, der liebt Geschichten. Und zwar richtig großartig erzählte Geschichten. Und das habe ich mit Disco Elysium. Dieses Spiel ist ein absolutes Meisterwerk. Es ist großartig. Die Geschichte ist super. Die Welt ist stimmig. Die Musik, die von der British Sea Power oder mittlerweile nur noch Sea Power produziert und geschrieben wurde, ist absolut fantastisch. Es ist wunderbar, die Antwortmöglichkeiten, die du hast. Du hast Milliarden Antwortmöglichkeiten, du kannst Milliarden Sachen antworten, du hast Stimmen in deinem Kopf, die mit dir reden, und du musst halt gegen sie würfeln. Es ist so ein absolut fantastisches Game, das ich wirklich jedem empfehlen kann, der sich für großartige Geschichten interessiert. Leute, spielt dieses Spiel. Es ist fantastisch. Und aus dem großartigen Soundtrack spiele ich euch jetzt Whirling Cafeteria Day. Thank you. Kingdom Hearts. Kingdom Hearts ist für mich ein bisschen Nostalgie. Ich habe die damals sehr gern gespielt. Ich liebe den ersten, ich vergöttere den zweiten, ich liebe Birth by Sleep und bin Gott sei Dank froh, dass es keinen dritten Teil gibt, der sich selbst erschossen hat und damit das Franchise im Prinzip für mich begraben hat. Ein Glück gibt es nur diese Teile. Schade, dass wir nie einen dritten Teil sehen würden, aber es wäre komplett schwachsinnig, dass man nach all der Zeit noch einen dritten Teil rausbringen würde. Das würde nicht funktionieren. Der Soundtrack wurde übrigens produziert von Yoko Shimomura und ist ein großartiger, fantastischer, wunderschöner Soundtrack, aus dem ich euch jetzt meinen absoluten Lieblingstrack spiele, und zwar aus Kingdom Hearts 1, Traverse Town. Ich bin kein sonderlich großer Fan von Trailern. Trailern spoilern mir zu viel. Die meisten Trailer ignoriere ich einfach. Aber als ich den Trailer zu Eastward gesehen habe, einem auf 90er Jahre Super Nintendo artmäßig gemachten Grafikstil mit ist ein Action-Adventure-Rollenspiel mit großartigen Pixel-Art und großartigem Soundtrack, ich dann hörte, dachte ich mir, wow, ich muss dieses Game haben. Das ist absolut großartig. Gibt es mittlerweile für die Switch und für Windows. Und kann ich nur empfehlen. Es ist absolut fantastisch. Ich möchte nichts darüber spoilern. Es ist ein sehr, sehr, sehr, sehr gutes Spiel mit großartiger Musik von Joel Corlitz, von dem ich euch jetzt das Musikstück spiele, was er im Trailer verwendet hat. Vielleicht werdet ihr euch auch auf der Stelle kaufen. Ich hab's getan. We'll be right back. der Weltall. Unendlich viele Games gibt's davon. Es gibt Survival-Games, es gibt keine Survival-Games, es gibt Action-Games, es gibt einfach nur durch die Gegend Flieg-Games im All. Aber das, was ich gespielt habe, ist ein Comedy-Survival-Adventure-Game, und zwar Breathage. Es ist sehr abgedreht, sehr bescheuert. Man rennt mit seinem unsterblichen Huhn durch die Gegend, fliegt durch die Gegend und versucht, das katastrophale Ereignis, was geschehen ist in diesem Game, halt irgendwie zu überleben. Es ist ziemlich cool und der Soundtrack ist sehr, sehr strange, weil den ersten Song, den man hört, wenn man aus dem Weltall zurück in die überlebende Kabine kommt, in der man eine Zeit lang feststeckt, ist nämlich Panama Head bei Jason Shaw. Und das will ich euch auf gar keinen Fall vorenthalten. Final Fantasy XIV hat dieses Jahr mit Endwalker es geschafft, seine Geschichte zu Ende zu erzählen. Soll heißen, die haben es tatsächlich geschafft, eine 10-jährige Geschichte in ein MMO zu packen und es nach 10 Jahren auch fertig zu erzählen. Das ist ein wahrlich grandioser Erfolg, meines Erachtens. Finde ich super. Ich mag Fantasy XIV. Es ist ein wirklich schönes MMO und ich habe damit Spaß. Und wenn man MMOs mag, kann man sich das auf jeden Fall mal angucken. Ich finde das Ding super. Auch der Soundtrack ist klasse. Wurde übrigens produziert von Masayoshi Soken. Und aus dem letzten Kapitel dieses MMOs, und zwar aus Endwalker, spiele ich euch jetzt Close in the Distance. Silently drift on the wind, but Multiplayer-Games. Ich bin kein besonders großer Fan von Multiplayer-Games. Vor allem nicht von Shootern. Die finde ich irgendwie, sie machen eine kurze Zeit Spaß, aber dann werden sie auch ziemlich schnell ziemlich langweilig. Eine sehr lange Zeit lang habe ich tatsächlich Team Fortress 2 gespielt. Es ist aber echt schon ewig her, dass ich Team Fortress 2 gespielt habe. Mittlerweile, die Server sind noch online, aber ich glaube nicht mehr. Ich glaube, ich würde da auch nie wieder reinkommen. Es hat aber Spaß gemacht. Am besten fand ich diese Character-Trailer, die sie erstellt haben mit dem Source Filmmaker, die absolut großartig waren. Und die auch die fantastische Musik, die darin benutzt wurde. Und zwar spiele ich euch jetzt von Mike Moraski, so heißt nämlich der Komponist dieser glorreichen Musikstücke, einfach Team Fortress 2. Der größten Überraschungshit dieses Jahres war Deathloop. Deathloop ist von den Machern, die Dishonored gemacht haben, und es ist so eine Art Shooter-Adventure-Rätsel-Game. Es ist wirklich sehr gut gemacht. Man stirbt andauernd und muss man den Tag immer wieder erleben. Und es ist halt, naja, ein täglich größtes Murmeltier mit Waffen, kann man fast sagen. Es ist wirklich ein sehr, sehr gutes Spiel. Und die Musik von diesem Spiel ist auch sehr, sehr gut. Vor allem der Trailer-Song ist fantastisch. Déjà-vu. Und zwar wurde gemacht von Sensit von Fiora. Ein wirklich sehr, sehr guter Song, der das Flair des Spiels richtig gut eintrifft, weil es wirkt tatsächlich wie so ein 70er-Jahre-James-Bond-mäßiges Feeling. Und genau dazu passt dieser großartige Song. Toxic illusion, falling deeper, spiral through time. Static delusion, this is where we do or die. And I've been here before, face to face with the gun. I'm the only one. Oh, I've been here before. finde es immer wieder geil, wie es das Ryo Gagotoku Studio, die Leute, die hinter Yakuza stecken, es schafft, mich zu überraschen. Dieses Jahr auch wieder mit Lost Judgment, dem Nachfolger von Judgment. Großartiges Spiel, kann ich echt nur jedem empfehlen, der so auf Detektiv-Adventures und so weiter steht. Gute Story, sehr gut geschrieben, sehr gute englische Sprecher, fantastische Musik und auch wieder ein großartiges Intro. Und dieses Mal ist dieses Intro produziert von Rasen, John Yakitori featuring Ado. Und ja, daraus spiele ich euch jetzt das Intro aus Lost Judgment. Nande doste kono kodok wa dare ni totte hitsuyo na no. Hanashi o miyageru kubi wa itsuka dareka ni切り取られていた大声で笑うことはいつになれば許されるのかな。もし今疲れ果てて倒れたって誰も気づかない。今日は今日のまま。お前救いがあるって期待をしていた。あの日あの時ここで何ができれば変われていたかな。夢の中で今日もそれはずっとこちらを見てる。ただ静かにそっとこの首に両手をかけて、この悪夢にずっと閉じ込めて苦しめるな。今すぐここで殺して das. Ihr kauft euch Games, weil sie einfach günstig sind, stellt sie ins Regal, vergesst sie und dann irgendwann guckt ihr ins Regal, oh, was ist das denn? So ging es mir mit Demon Ex Machina. Ich habe mir das vor kurzer Zeit gekauft, jetzt in mein Regal gestellt, ist nicht angerührt und dann habe ich gedacht, so, ich suche nach guter Musik für Videospielen. Guck mal durch mein Regal, Ich habe Deus Ex Machina? Interessant. Ja, und so bin ich auf dieses großartige Intro-Theme von diesem Spiel gekommen. Wenn das Intro schon so geil klingt, muss das Spiel eigentlich auch noch richtig gut sein. Ich soll es tatsächlich mal anspielen. Das Intro wurde übrigens, oder die Musik wurde übrigens produziert von Junichi Nakatsuro. Und ja, wie gesagt, das Intro aus Deus Ex Machina. Yeah. Wenn es ein Spiel gibt, was sich nostalgisch anfühlt, aber eigentlich nicht nostalgisch sein sollte, dann ist es für mich Animal Crossing New Horizons. Das war mein erstes Animal Crossing letztes Jahr. Ich habe es gern gespielt. Der Soundtrack ist super, ist von Kazumi Totaka und ist wirklich hübsch, ist wirklich schön. Das Spiel macht, hat Spaß gemacht. Aber es ist so, ich habe alles gesehen. Es ist so, ich habe halt einfach alles gesehen. Also, ich brauche es irgendwie nicht mehr weiterspielen. Gut, es gibt Leute, die spielen das Spiel über Tausende und Tausende und Tausende und Tausende von Stunden. Kann ich verstehen. Macht doch Spaß. Aber irgendwie so, ich habe jedes Event mitbekommen. Passt, Spiel gelöscht, nie wieder angerührt. Hervorragend. Meine Kreaturen sind jetzt irgendwo im Void gefangen. Tja. Aber nichtsdestotrotz spiele ich euch jetzt das meines Erachtens fantastische Intro aus Animal Crossing New Horizons. Das ist schon ein bisschen Urlaubsstimmung irgendwie. Und damit kommen wir zum Ende dieses Musikpodcast-Specials. Ich danke euch fürs Zuhören. Ich danke Markus, meinem Co-Moderator, dafür, dass er mein offizieller Co-Moderator ist. Wünsche euch allen da draußen frohe Weihnachten, einen guten Rutsch ins neue Jahr und freut euch auf nächstes Jahr, wenn es weitere neue Folgen von Kaboom Junge geben wird. Auf jeden Fall danke ich euch nochmal fürs Zuhören und sage wie immer, macht was immer ihr wollt. Aber fresst bloß nicht zu viele Plätzchen.